verbrenn meine Zunge, wenn ich lüge. Doch heutzutage seh ich jeden rappen. Falsche Beweggründe, reden von Haze und Ketten. Jede Wette, am Anfang ist die Brust geschwollen. Doch null Erfolg. Und am Ende die Tränensäcke. Es gibt keinen Unterschied, ob Deutsch oder Ausländer. Wenn sie sich ne Scheibe abschneiden, dann vom Schaufenster. Körper auf Turbo, doch geistlich ein Faulenzer. So wird Realität schnell zu ihm Traumfänger. Gesellschaft ein Raubtier und bist du nur die Norm. Frisst sie dich auf, also wasch dir im Nu die Ohren. Bildung geht zum Militär. Du fragst wieso? Weil sie den Geist von Freidenkern an der Uniform. Yeah. Also schreibe ich so schnell meine Raps, ein Ballon auf der Reise um die Welt. Wenn du ernsthaft behauptest, meine Texte wären zu einfallslos und primitiv, dann beleidigst du dich selbst. Laut Statistiken rappt heute die ganze Nation. Laut Statistiken schafft es von uns keiner nach oben. Laut Statistiken sollte ich lieber Kids entertainen, sonst wird es nichts mit dem Fame, Geld und Platz auf dem Thron. Laut Statistiken rappt heute die ganze Nation. Laut Statistiken schafft es von uns keiner nach oben. Doch laut Statistiken haben ein Penner und ein Millionär, yeah, eine halbe Million, denk drüber nach. Ich schreib mein Magazin mit Lyrics, Ziele auf Sarrazin. Sie nennen uns Parasit, wünschen sich, dass wir fliehen. Sind traurig, dass sie nicht bekommen, was sie wollen, anstatt zu beten, dass sie nicht kriegen, was sie verdienen. Denn die Hater sind zu spät am Ziel. Der beste Karren nützt nichts, wenn ihn ein Esel zieht. Wirtschaftskrise, so feuerte ich Kellner aus all mein Bars, denn ihr werdet nicht mehr Klischees bedient. Dadasch, Tag ein, Tag aus, Arbeit, ich auch, Wahrheit hinaus. Sag deiner Frau, Amor ist kein Helfer bei Liebe, nur ein kleiner Hurensohn mit ner Lupe vor nem Ameisenhaufen. Und egal ob in der High Class, ob Straße, keiner zeigt dir sein wahres Gesicht, sondern atmen ein hinter Masken. Vergeudeten keinen einzigen Gedanken an uns, bis sie uns einfach vergaßen. Laut Statistiken rappt heute die ganze Nation. Laut Statistiken schafft es von uns keiner nach oben. Laut Statistiken sollte ich lieber Kids entertainen, sonst wird es nichts mit dem Fame, Geld und Platz auf dem Thron. Laut Statistiken rappt heute die ganze Nation. Laut Statistiken schafft es von uns keiner nach oben. Doch laut Statistiken haben ein Penner und ein Millionär, yeah, eine halbe Million, denk drüber nach.